let's turn to Matthew chapter 6 and we'll continue. Matthäus Kapitel 6. Okay, Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. That we can continue in your word. Und dass wir fortfahren können in deinem Wort. And we can know the truth and be set free. Wir können bleiben in dem Wort. Wir können die Wahrheit wissen, damit wir freigesetzt werden. Bless these thoughts in Jesus' name. Segne diese Gedanken. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're in Matthew chapter 6. We're in the Lord's Prayer. Wir sind Matthäus Kapitel 6. Wir befinden uns im Vater Unser. In verse 12. Vers 12. It says, "Forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors." Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. And lead us not into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. But deliver us from the evil one. Sondern errette uns von dem Bösen. Some versions say, "Deliver us from evil." Einige sagen, befreie uns von dem Bösen. The Amplified says, "Deliver us from the evil one." Die erweiterte Version sagt, befreie uns von dem Bösen. Das ist also der Böse. Yeah, and other versions also. Und auch andere Versionen übersetzen so. So let's talk about temptation today. Also sprechen wir über Versuchung. And we'll tie it into forgiveness. Und wir werden das verknüpfen mit der Vergebung. And let's look at verse 13. Schauen wir mal Vers 13. Lead us not into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. Is it God's will that we are being tempted? Ist es Gottes Wille, dass wir versucht werden? Does God want us to be tempted to sin? Möchte Gott, dass wir von der Sünde versucht werden? If we look at James chapter 1, wenn wir uns Jakobus Kapitel 1 anschauen, we have some insight into the und da können wir vielleicht ein wenig Einsicht erlangen in diese Situation. Because if the answer is no, wenn die Antwort nein wäre, then why would we even have to pray this prayer? Warum müssen wir dann überhaupt dieses Gebet beten? But if the answer is yes, wenn aber die Antwort ja ist, then is God the source of evil? Dann wäre ja Gott der Ursprung oder die Quelle des Bösen in our lives, in unserem Leben. So let's look at verse 12 of also James chapter 1. Schauen wir uns Vers 12 in Jakobus Kapitel 1 an. Blessed is the man who perseveres under trial. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Same word. Gleiches it's Wort. It's the word, I don't know how to pronounce it, pirasmos. Pirasmos. P-I-R-A-S-M-O-S. Pirasmos. Pirasmos. And the word means to be tested or examined. Das Wort bedeutet, geprüft zu werden. It doesn't necessarily mean to be, I'm sorry, tested or examined. Ja, geprüft oder untersucht zu werden. It doesn't necessarily mean to be tested by sin or tempted by sin. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass man da jetzt von einer Sünde geprüft wird. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. So könnte man also auch übersetzen, glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. When tempted or tested, no one should say, God is tempting me. Niemand sage, wenn er versucht oder anders übersetzt geprüft wird, sage, ich werde von Gott versucht. So why do we have to pray, Lord, lead us not into temptation if God is not tempting us? Also warum sollten wir beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, wenn es ja Gott nicht ist, der uns in Versuchung führt? If God would never bring us there anyway. Wenn uns Gott sowieso nicht dorthin bringen würde. Okay, for God cannot be tempted by evil. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Nor does he tempt anyone. Er selbst aber versucht niemand. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Ein jeder aber wird versucht, wenn von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Then after desire conceives, it brings birth to sin. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. And sin, when it is full grown, brings birth to death. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Now watch the next verse. Don't be deceived, my brothers. Every good and perfect gift is from above. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommenes Geschenk kommt von oben herab. I think that last part brings some light into the picture. Ich glaube, dieser letzte Teil bringt da Licht in dieses Bild. Now I checked this word in every verse in the New Testament. Ich habe dieses Wort einmal genau erst untersucht in jedem Vers, den ich im Neuen Testament finden konnte. And it seems to be a generic word. Es scheint ein like a neutral meaning. Es hat eine neutrale Bedeutung an sich genommen. And it can be used by God, it can be used by the devil. Das kann sowohl benutzt werden, um Gott oder etwas von Gott zu beschreiben oder etwas von dem Teufel zu beschreiben. Where we find that God is testing us. Wenn wir jetzt finden, dass Gott uns prüft oder testet. Like he tested Abraham in Genesis 22. Also prüft, wie er den Abraham geprüft hat im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Hebrews 11, 17, I believe, it's the same word, tested. Auch in Hebräer 11, Vers 17 finden wir das gleiche Wort, eben geprüft. So, it seems like this, that God tests us and the devil tests us. Es scheint so, dass der Teufel uns prüft und dass auch der dass Gott uns prüft, dass auch der Teufel uns prüft. And that oftentimes God tests us just through the normal difficulties of life. Und oftmals prüft uns Gott schon einfach durch die normalen Schwierigkeiten des Lebens. And that God is testing our faith. Gott prüft unseren Glauben. He wants to test my obedience. Er möchte meinen Gehorsam überprüfen. He wants to strengthen my faith muscles. Er möchte meine Glaubensmuskeln stärken. He brings me into a situation. Er bringt mich dann in eine Situation, that's beyond my capacity. Die jenseits meiner Kapazität steht. Maybe it's something like too much work. Vielleicht zu viel Arbeit. Just something very natural. It's just too much for me. Natürliches und es erscheint einfach zu viel für mich and zu sein. And he's testing my faith. Will I trust him? Und er prüft meinen Glauben, in der ich ihm vertrauen. Will I believe that Romans 8:28 can work in this circumstance? In der ich glauben, dass Römer 8:28 auch für diese Umstände gilt. And for me personally, it's been 30 years of Romans 8:28. Für mich persönlich sind das jetzt 30 Jahre Römer 8:28. I step into a circumstance. Ich trete da ein in einen Umstand. It looks like there's nowhere to go. In der Situation scheint es so, es gibt keinen Ausweg. And God is asking me, do you believe in my goodness? Und Gott fragt mich, glaubst du an meine Güte? Ja. Ja. Do you believe that I could have brought you right here? Glaubst du, dass ich dich genau hierhin habe bringen können? To show you what I could do with this. Um dir zu zeigen, was ich damit tun kann. Ja. Ja. Do you think I can turn this to the good? Denkst du auch, dass ich das zum Guten wenden kann? Ja. Ja. And then you watch him do it. Dann schaust du aber zu, wie er es macht. Then you look back and think, wow. Dann schaust du zurück, denkst, wow. I hardly believed that, but thank God I did. Ich habe das fast nicht geglaubt, aber Gott sei Dank habe ich es irgendwie. I really learned something. Ich habe tatsächlich etwas gelernt. God is awesome. Gott ist unglaublich. And that situation had like three factors to it. Und in dieser Situation gab es drei Faktoren, die da mitspielten. I told this before, but when I was a little kid. Ich habe das schon mal erzählt, als ich ein kleiner Junge war. There's a children's program on television. Da gab es so ein Kinderprogramm im Fernsehen. And toward the end of the program, there was this artist. Und am Ende des Programms gab es so einen Künstler. And he'd have this big turning wheel with this basket of letters from all the kids in the United States. Und der hatte da so eine Trommel mit Briefen aus den ganzen Vereinigten Staaten. Then und er drehte sie. He'd take one out. Dann zog er eben einen Brief and los. Cut it open and say, "This is from Susie from Southern California." Er hat dann den Brief geöffnet und hat gesagt, ja, dieser Brief stammt von Susie aus Südkalifornien. She's 6 years old. Sie ist 6 Jahre alt. And she gave, and they would give the artist five. Und sie würden diesem Künstler like little designs, you know, like a line, a circle, something also on a piece of paper. Vorgaben machen auf einem Stück Papier. And Susie has a little curve here, and she has a circle here, and had a little S here, and und a little Susie J, gibt es da eine Kurve hier, und a little da J there, and a little box here. Und hier ist ein kleiner Schachtel aufgemalt. And she's asking me to make this into a hippopotamus in 60 seconds. Und sie bittet mich, dass ich daraus ein Flusspferd mache in 60 Sekunden. And that was the thing. There was a clock there. It said, you started counting 0 to 60. Und da war eine Uhr und die hat da einfach am Countdown laufen lassen für 60 Sekunden. And he didn't see the letter before, he just had to do this in 60 seconds. Also er hat diesen Brief vorher nicht gesehen, er musste dann 60 Sekunden aus dem, was er fand, say, da ein Bild malen. Let's begin. And then it would go los geht's. Do, and he'd die be Zeit drawing. Läuft. He'd be drawing. And about 50 seconds later, you still couldn't see the hippopotamus. Und nach 50 Sekunden konntest du immer noch nicht das Nilpferd sehen. But just about 56 seconds later, you could see the hippo. Aber nach 56 Sekunden konntest du bereits das Pferd sehen. And he didn't like draw over what she did. He had to use everything she gave. Und er hat dann nicht einfach übermalt, was sie da an Vorgaben gegeben hat, sondern er hat das einfach verwendet. Clearly in the picture. Und das war ganz klar auch in dem Bild and verwendet. Every time he would do it. Und jedes Mal war dazu in der Lage, like, das dann auch zu malen. He would work it to the good. Er würde das zum Guten. And I've always remembered this. Und ich erinnere mich daran. So you go into a situation with three variables. Du gehst in eine Situation und du hast drei Variablen. And God is testing you. Also unbestimmte. Und Gott prüft dich. Can I work this to the good? Kann das zum Guten sich wirken, wenden? You got trouble with your apartment, your job stinks, and Ärger mit der Wohnung, die Arbeit, das Wahnsinn. And your mother-in-law is like the biggest headache in the world. Und die Schwiegermutter, die bereitet nur Kopfschmerzen. Can you work this to the good? Kann das sich zum Guten irgendwie wenden? And then you watch him do it. Und dann schaust du zu, wie er es macht. And then you look back and think. Und dann schaust du zurück. Wow, my faith has really been strengthened here. Mein Glaube wurde wirklich gestärkt hier. God tested me. Gott hat mich geprüft for the good. Zum Guten. He tested me so that I would believe in his goodness. Er hat mich geprüft, auf dass ich an seine Güte glaube. And then you go into another situation, there's four variables. Und dann kommst du in die nächste Situation und dann gibt es vier Unbekannte. And there's five. Dann sind es fünf. 25 years later, there's 16 variables. Nach 25 Jahren sind es vielleicht 16 Unbestimmte. 30 years later, 30 Jahre später, there's 45 variables. Da gibt es 45 Variablen. Alle unbestimmt. I don't think so. Also ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. God says, look, I've done it all those times. Gott sagt, schau mal zurück, ich habe es doch immer gemacht. What's the difference between 45 variables and 30? Was ist der Unterschied zwischen 45 Variablen und 30 Unbestimmten? Okay. I will trust you. Ich werde auch dir diesmal trauen. And your faith is growing and God's testing us. Und dein Glaube wächst und Gott prüft uns. It says that all good things come from God. Und da heißt es aber, dass alle guten Dinge von Gott kommen. So we should not confuse this with Satan. Also sollten wir das nicht verwechseln mit dem, was Satan tut. God is testing us for the good. Denn Gott prüft uns ja zum Guten. Now Satan tests us. Satan versucht uns for the bad. Zum Schlechten hin. He wants to bring us into unbelief. Er möchte uns in den Unglauben fallen lassen. And he wants to get us to doubt the goodness of God. Und er möchte, dass wir die Güte Gottes anzweifeln. And I like what it says in James 1, because our temptations often just come from our natural desires. Ich mag, was Jakobus 1 sagt, denn unsere Versuchungen, die stammen meistens aus unseren natürlichen Verlangen. So I'm on a diet. Also ich habe eine Diät. And suddenly I go to the refrigerator and you know my wife am Kühlschrank vorbei, put some chocolate cake in there und and da ist Schokoladentorte drin. I'm tempted. Und ich bin versucht. Is that like, oh, this is Satan? Und denke ich mir gleich, oh, das ist Satan. Maybe in principle. Vielleicht im Prinzip nach. In principle, but not necessarily in presence or in person. Vielleicht im Prinzip nach, aber nicht unbedingt jetzt in seiner Gegenwart. Als Person. I'm just being tempted by my flesh. I just want that chocolate cake real bad. Ich bin versucht von meinem Fleisch und ich möchte einfach so sehr diese Schokoladentorte haben. And so we're tempted from our natural desires. Und wir werden da versucht von unseren natürlichen Begierden. But I believe that Satan is tempting us with something higher than that. Aber eigentlich ist es so, dass Satan uns versucht mit Dingen, die noch darüber hinausgehen. He's not so interested in always being there to get me to eat chocolate cake. Also er ist nicht so sehr daran interessiert, dass ich da immer nur die Schokoladentorte da als Versuchung habe. I don't think he would waste his time. Das wird auch Zeitverschwendung. I'm like the natural body is already on automatic temptation. Also der natürliche Körper, der ist schon automatisch in einem Versuchungsprogramm drin. He doesn't have to waste his demons to say, eat the chocolate cake, eat the chocolate cake. When he gets up, tell him to eat the chocolate cake. Er braucht seine Dämonen nicht dafür verschwenden, die dann sagen müssen, ja, na komm, iss die Torte. But that might be a part of it. Es könnte schon ein Teil davon sein. He will use all of these natural temptations. Er benutzt all diese natürlichen Versuchungen. 1 John 2:16. 1. Johannes 2:16. 2:15-16. The lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, der Hochmut des Lebens. These are the same three temptations that Jesus faced in Matthew chapter 4. Und das sind die gleichen drei Versuchungen, denen sich Jesus gegenübergestellt sah in Matthäus Kapitel 4. If you are the Son of God, turn this bread, turn that stone into bread. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diesen Stein in Brot. Lust of the flesh. Lust des Fleisches. If you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, jump off that tower and the angels will catch you. Dann spring doch von dieser Tempelzinne und die Engel werden dich fangen. The pride of life. Hochmut des Lebens. You're someone important, they won't let you get hurt. Oh, du bist doch wichtig. Die werden dich nicht, wenn nicht zulassen, dass du verletzt wirst. If you're the son of God, bow down to me and I'll give you all the kingdoms of the earth. Wenn du der Sohn Gottes bist, beuge dich nieder vor mir und ich werde die ganzen Königreiche der Erden geben. The lust of the eyes. Lust der Augen. So the devil is tempting him. Der Teufel, er versucht ihn. But what really is the temptation? Aber was ist wirklich da die Versuchung darin? If we look at Matthew 11 again and think of what the Lord said, come unto me. Also wenn wir da Matthäus 11 betrachten und einmal schauen, was Jesus sagt, nämlich komm zu mir. I am meek and lowly of heart. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Like if look at the definition of humility again. Betrachten wir noch mal die Definition für Demut. Without him I can do nothing. Ohne ihn kann ich nichts. Then you look what the devil said in Isaiah 14, I will, I will, I will, I will, I will. Und schau mal, was der Teufel sagt in Jesaja 14. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Look at the definition of meekness. Schaut euch die Definition für Sanftmut an. Not my will, but thy will be done. Es lautet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. When the devil tempts us, wenn der Teufel uns versucht, he's really tempting us to abandon our conviction about the goodness of God. Also er prüft uns speziell darin, dass wir einfach unsere Überzeugung von der Güte Gottes fahren lassen. It's not about the chocolate cake. Da geht es nicht um die Schokoladentorte. But sometimes the devil could be there. Aber manchmal könnte der Teufel dort and, sein. And really make this chocolate cake into an issue. Und diese Schokoladentorte wirklich zu einem Thema hochspielen. I mean, if I just want to eat the cake, wenn ich die Torte essen möchte. Thinking, man, I just started this diet and that cake looks so good, man. Ich habe an diese Diät gedacht und wow, diese Torte schaut, okay. Man, die schaut so gut aus. Okay. I'll just run a little more. Und dann einmal noch ein bisschen mehr. Komm rein. Oh, that was stupid, but that was good. Das war echt doof, aber nein, es war gut. I mean, the devil's not even around, you know, he's somewhere living in some, you know. Der Teufel ist gar nicht mehr da, der ist ganz woanders, er kümmert sich gar nicht darum. But if it's an issue, aber wenn es zu einem Thema wird, of the goodness of God, wenn daran für mich die Güte Gottes where he can create, where he can transfer his spirit to me, wo er da seinen Geist bei mir irgendwie verankern kann, where I am saying now, it's not without you I can do nothing, I can do a lot on my own, wo ich dann nicht mehr sage, naja, ohne dich kann ich nichts, yeah, sondern eher, yeah, sage, naja, einiges, noch eine ganze Menge kann ich auch selbst. Not thy will be done. Nicht mehr dein Wille geschehe. I have a will too, you know. Ich habe ja auch einen Willen. I'm not a nobody here. Ich bin ja nicht ein Niemand. And I'm not an idiot that I can't do something. Ich bin auch nicht ein Idiot, dass ich nichts tun könnte. It's really an attitude that the devil wants to create in us. Es ist wirklich eine Einstellung, eine Haltung, die der Teufel in uns schaffen möchte. Once he can transfer that spirit to us, und wenn er diesen Geist uns übertragen kann, which is expressed in Ephesians 2, was wir ja in Epheser 2 finden, you hath he quickened, speaking of God, you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, euch hat er lebendig gemacht, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, wherein in time past you walked according to the course of this world, worin ihr in den vergangenen Zeitaltern gemäß dem Zeitlauf dieser Welt wandelt, according to the prince and the power of the air, gemäß dem Prinzen der Macht der Luft, that spirit that now works in the children of disobedience, dieser Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, it's that spirit of I will, das ist dieser Geist von ich will. Look, I can do a lot and it's not about your will, it's about my will too. Ich kann auch eine Menge selbst tun und da geht es nicht nur um deinen Willen, es geht auch um meinen. And you got two people eating chocolate cake. Und da sind jetzt zwei Leute, die Schokoladentorte essen. And one's just eating it because they're tempted by their flesh. Und die eine Person isst es einfach, weil sie versucht es von ihrem Fleisch. And it's not a big deal. They just don't lose that much weight. Und das ist nicht ein großes Problem. Sie verlieren nicht so viel von ihrem Gewicht. But this one's a spirit. Aber hier, da ist ein Geist dahinter. This is an I will. Da geht es um ich will. This is a defiance. Das ist ein Verächtlichmachung Gottes. It's picking up momentum here. Das ist eine, es wird immer mehr zu einer Verachtung Gottes. It's an attitude in the mind. Und es ist eine Einstellung im Verstand. So there's a difference between when God tests us. Da ist ein Unterschied, Wenn Gott uns prüft, and Satan tests us. Und Satan uns versucht. It's the same word, das gleiche Wort, but the motive is different. Aber das Motiv ist ein anderes. God wants to, he wants to enrich our faith. Gott möchte unseren Glauben bereichern. Satan wants to destroy it. Satan möchte ihn zerstören. Sometimes, manchmal, God allows Satan to come into the picture. Lässt Gott es zu, dass Satan auch mit hineinkommt in das Bild. And this is the biggest test we can face. Und das ist dann die größte Prüfung, mit der wir konfrontiert sein können. Ephesians chapter 6, verses 13 and 14. Epheser Kapitel 6, Verse 13 und 14. This is the evil day. Das ist dieser böse Tag. And that you put on the armor of all the armor so you can stand in the evil day. Und du lege die ganze Waffenrüstung an, auf dass du stehen bleiben kannst. An dem bösen Tag. This is when Jesus lets Satan come into the picture. Und das ist der Moment, wo Jesus Satan mit ins Bild hinein lässt. The testing of our faith now includes the devil. Und die Prüfung unseres Glaubens schließt jetzt nun auch den Teufel ein. Who in Luke chapter 22 verse 31 is given permission. Der wie zum Beispiel in Lukas 22, 31 die Erlaubnis erhalten hat dazu. Jesus said, Simon, Satan has requested permission to sift you. Der Satan hat die Erlaubnis erhalten, dich zu prüfen. And this is how it reads in the Amplified. Und so steht es dort in der erweiterten Version. Satan has asked excessively that you be given up to him. Satan hat im Übermaß darum gebeten, dass du ihm übergeben wirst. Out of the power and keeping of God. Aus der Macht, die dich bewahren soll, die von Gott kommt. Give him over to me. Komm, gib ihn her. Put him into my hand. Gib ihn nur in meine Hand. Oh, you put them through these tests. Ja, du bringst sie da durch diese Prüfung. The tough job. Oh, die harten. The tough mother-in-law. Oh, die harte Schwiegermutter. A little bit overweight. Oh, ein bisschen Übergewicht. Let's really test these people. Hey, lass uns doch mal richtig prüfen. Come on, let's really see if they believe in your goodness. Wollen wir doch mal wirklich sehen, ob sie deine Güte glauben. Let's put them through some real tests here. Schauen wir doch mal, dass wir da richtige Prüfungen haben. You let the hedge down, Job chapter 1 verse 10. Nimm die Hecke einfach runter. Hiob. You put your protective wall down. Deinen Schutzwall, nimm ihn nur runter. You put him in my power. Und dann gib ihn in meine Macht. And let's see how long they will praise you. Und dann wollen wir schauen, wie lange sie dich preisen. When they're no longer confronted with a chocolate cake. Und wenn sie nicht mehr länger mit der Torte konfrontiert sind. But they're confronted with a kingdom. Aber konfrontiert sind mit einem Königreich. An attitude, a spirit. Eine Haltung, einem Geist dahinter. It's not a chocolate cake anymore. Es ist keine Torte mehr. It's defiance. It's rebellion. Es ist eine Verachtung Gottes. Es ist eine Rebellion. I can have that cake. Who's telling me I can't have that cake? Ich kann auch die Torte haben. Wer sagt mir, dass ich sie nicht haben könnte? I am the king here. I make my decisions. Bin ich nicht der König, mache ich nicht die Entscheidung. I am in control. Ich habe die Kontrolle. Wow. Oh. It's all about a chocolate cake. Da geht's nur um eine Torte. It's a kingdom now. Jetzt ist es zu einem Thema von Königreichen geworden. Let's go back to the Lord's Prayer. Gehen wir mal zurück zum Vater unser. And see what we can make of this. Und schauen wir mal, was wir daraus machen können. Lead us not into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. I looked up this word lead. It actually means bring. Don't bring us into temptation. Das Wort führe heißt eigentlich original, bringe uns nicht. And this word temptation is speaking of temptation to sin here. In the context. Nicht in Versuchung. Und aus dem Zusammenhang kann man erkennen, dass es eigentlich um Versuchung gegenüber der Sünde geht. So God, don't bring us into temptation to sin. Also Gott, bringe uns nicht in die Position, wo wir versucht sind zu sündigen. But James says, one says God doesn't do that. Aber Jakobus sagt doch, dass Gott das nicht macht. But this clearly says that God is to pray that God won't do that. Aber hier steht doch klar, dass wir doch bitten sollen, dass Gott das nicht macht. What could it possibly mean? Was könnte das da irgendwie but bedeuten? Deliver us from the evil one. Sondern befreie uns von dem Bösen. And this is what I think it means. Und hier kommt, was ich glaube, was es bedeutet. I think in light of the verse before that, forgiveness. Und ich glaube, im Lichte des Verses zuvor, wo es um Vergebung geht. Forgive us our debts as we forgive those. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch unsere Schulden unseren Schultern vergeben. And I think it's saying this, that when we have sin in our heart, Ich glaube, es bedeutet Folgendes: Wenn wir Sünde in unserem Herzen and haben, one of the biggest ones is not to forgive somebody. Das ist eines der größten Dinge, die wir tun können, dass wir jemand anderen nicht vergeben. There can be jealousy or bitterness or whatever. Einfache Dinge wie Eifersucht, Bitterkeit. But forgiveness is the big one. Aber das eigentliche große Thema ist die Vergebung. Can be anger. Es kann Zorn sein. But if we don't forgive, if we are unforgiving, wenn wir eine Haltung der Unvergebung haben, it seems like this person is like the Lord is saying to pray this. Also es scheint so zu sein, dass der Herr sagt, so zu beten. Bring us not. Bring uns da nicht. In your permissive will. In deinem zulässigen Willen. Into temptation. In diese Versuchung. Like, don't allow us to be brought into temptation. Lass das nicht zu, dass wir da in die Versuchung gebracht werden. You are sovereign. Du bist souverän. You're the one who puts the hedge around us. Du bist auch der diese Schutzmauer um uns baut. So ultimately, it's your decision. Also es ist letztendlich deine Entscheidung. But don't let me be brought into temptation. Aber bitte lass mich dann nicht in diese Versuchung gebracht werden. But deliver me from the evil one. Sondern befreie mich vielmehr von dem Bösen. And from my experience, one of the greatest chastisements that or disciplines that God allows us to experience. Und aus meiner Perspektive eine der größten Züchtigungen, die wir von Gott erfahren können, is to face the devil alone. Ist die, dass wir dem Teufel alleine gegenüberstehen. You want to play with the devil? Du möchtest spielen mit dem Teufel? You want to represent him at times? Du möchtest ihn repräsentieren? You want to be careless? Du möchtest einfach sorglos and sein? Let him speak through you and just think it's nothing? Und einfach zulassen, dass er durch dich spricht und denkst, das bedeutet gar nichts. You want to talk about people? Du willst über andere Leute reden? Without people present? Ohne dass die Leute da anwesend sind? You want to listen to one side of a story? Du möchtest dir da eine Geschichte nur einseitig anhören? And judge someone who's not present? Und jemanden richten, der gar nicht da ist? Okay. Okay. You want to fellowship with that spirit? Du möchtest da Gemeinschaft haben mit diesem Geist? It says in Romans 1, verse 25, that God hands people over. In Römer 1, Vers 25, da ist beschrieben, dass Gott Menschen da übergibt. Acts chapter 5. Apostelgeschichte 5. Ananias and Sapphira. Ananias und Sapphira. Peter said, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Petrus sagt, warum hat Satan euer Herz erfüllt, gegenüber dem Heiligen Geist zu lügen? Wow. I mean, Satan came in, it was now a kingdom thing. Satan kam da hinein und plötzlich ging es da um Königreiche. It was a defiance. Es war eine Verachtung. It was an I will. Dieses Ich will. Sapphira. Sapphira. Did you see the honor that Barnabas got? Hast du die Ehre gesehen, wie der Barnabas erhalten hat? When he sold his property and gave the money to the apostles? Als er es verkauft hat und das Geld einfach vor die Apostel gebracht hat? I have an idea. Ich habe eine Idee. And we won't even lose all the money. Wir werden nicht mehr das ganze Geld verlieren. You know that piece of property we have? Schaut mal da, den Besitz, den wir haben. We don't need it anyway. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. I'm going to sell it for 10,000 whatever denarii. Ich werde es verkaufen für 10,000 Denario, was wir bekommen. And we'll tell them we sold it for 5. Und wir werden ihnen sagen, wir haben es für 5 verkauft. And we'll make 5. We didn't need it anyway. Wir zeichnen da 5 ein. And that honor that Barnabas got. Und die Ehre, die der Barnabas bekommen hat. Oh man, we'll be famous in the kingdom. Wir werden berühmt sein in dem Königreich. We can do this. Das können wir machen. And it was another spirit. Und da war ein anderer. And when Peter checked them on it, they lie. And he said, why do you lie to the Holy Spirit? Und als Petrus das prüfte, sagte nur, warum belügt den Heiligen Geist? Wow. Wahnsinn. In Matthew chapter 4, verse 1, it says that the Spirit of the Lord led Jesus into the wilderness to be tempted. In Matthäus Kapitel 4, da heißt es, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste führte, auf dass er dort versucht würde. That's like our highest privilege. Und das ist unser höchstes Privileg. And highest honor. Höchste Ehre. And highest testing. Aber auch die höchste Prüfung. When the Holy Spirit leads us to face the devil one on one. Wenn der Heilige Geist uns dahin führt, dass wir dem Teufel eins zu eins gegenüberstehen müssen. Because God knows. Denn Gott weiß genau. That we can do it. Dass wir das tun können. Because God knows. Denn Gott weiß. That we will triumph. Dass wir den Sieg davon tragen and God knows that there's enough faith in us in our capacity to overcome this. Und Gott weiß, dass genügend Glauben in unserer Kapazität liegt, das zu überwinden. But God help the person. Aber Gott hilft dieser Person. Who wanders into the wilderness. Diese Person, die da einfach in diese Wüste hineinschlittert. And is not led by the Holy Spirit. Aber nicht vom Heiligen Geist geführt. But just drifts off into the wilderness because they like chocolate cakes. Sie weicht da irgendwie ab in die Wüste hinein, weil sie einfach Torten mag. And they just wander. Und so irrt sie da umher, die Person. And they face the devil outside. Und da treffen sie auf den Teufel und sie sind ungeschützt. Of God's plan. Sie sind außerhalb von Gottes Plan. And I think this is exactly what it's speaking of here. Und ich glaube, das ist genau exakt das, wovon dort die Rede ist. Because the Holy Spirit did lead Jesus into the temptation. Ja, der Heilige Geist hat Jesus in diese Versuchung geführt. Into the wilderness to be tempted. In diese Wildnis, um dort versucht zu werden. And sometimes God will do that with us. Und manchmal wird das Gott mit uns tun. Wow, and what a privilege, because he knows when we come out of the wilderness. Denn er weiß ja genau, es ist ein Vorrecht, wenn wir nämlich aus der Wildnis hinauskommen. We will be filled with the Holy Spirit. Dann werden wir gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. In an unbelievable way. In einer unfassbaren Weise. But God have mercy on us. Aber Gott, sei uns barmherzig. If because of sin in my heart. Wenn es geschieht, dass wegen Sünde in meinem Herzen. And unforgiveness. Und auch diesem Thema der Vergebungslosigkeit. Against a brother. Des Nichtvergebens gegenüber einem Bruder. That I wander into the wilderness. Dass das die Ursache dafür ist, dass ich da einfach hineinirre, abirre in die Wüste. Like in Hebrews chapter 3. Wie in Hebräer, Kapitel 3. They wandered in the wilderness. Sie irrten in der Wüste herum. And it says, and they were testing God. Und es war so, sie prüften jetzt Gott. Same word. Gleiche Wort. They were putting God to the test. Sie haben jetzt Gott einer Prüfung unterzogen. By testing his goodness. Indem sie seine Güte prüften. By complaining. Da sie ja nur klagten. What did you bring us out here for? Warum hast du uns rausgebracht? Damit wir hier sterben? And God says, I just brought you through the Red Sea. Gott sagt, habe ich dich nicht gerade durch das Rote Meer gebracht? And now you're gonna complain and murmur? Und jetzt beklagst du dich? And tell me I'm not a good God? Und sagst mir, ich bin kein guter Gott? And they were in the wilderness outside of God's will. Und sie waren in der Wildnis außerhalb von Gottes Willen. 40 years. Für 40 Jahre. It should have been a 14-day walk to the promised land. Und das hätte ein Spaziergang sein können, 14 Tage. But they spent 40 years there. Aber sie verbrachten 40 Jahre in der Wüste. Because they took on another spirit. Weil sie da einen anderen Geist angenommen hatten. Forgive us our debts, as we forgive our debtors. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Lord, bring us not through your permissive will into temptation. Herr, bringe uns nicht durch deinen zulässigen oder erlaubenden Willen in die Versuchung. Please deliver me from the evil one. Bitte befreie mich von dem Bösen. Deliver me from this spirit. Befreie mich von diesem Geist. You know, I mean, it's okay, chocolate cake, but deliver me from this spirit, from the evil one. Schokotorte, aber na, befreie mich von diesem Geist des Bösen. And you know, if I have an unforgiving heart, und wisst ihr was, wenn ich da ein Herz habe, was nicht vergibt, God's not listening. Gott hört mich nicht. And the chastisement is, und die Züchtigung, you want to grieve my spirit? Steht darin, du möchtest meinen Geist betrüben? Well, that same spirit protects you from the devil. Kleiner Moment, das ist auch der gleiche Geist, der dich vor dem Teufel beschützt. And that spirit that protects you from that spirit of Satan, und dieser Geist, der dich da bewahrt vor dem Geist Satans, that is now grieved, der nun betrübt ist, leaves you an open target for another kingdom. Der lässt sich da jetzt ein offenes Ziel sein für ein anderes Königreich. And let's just see what you do when you're living there 6 or 7 weeks. Und schauen wir mal zu, was dann geschieht, wenn du da in dieser Situation lebst für 6-7 Wochen. 3 months. 3 Monate. Until you cry out to me. Bis du nur noch schreist zu mir. And say, God, search me and know me. Und rufst, Gott, erforsche mich und erkenne mich. And forgive whatever is inside of me. Und vergib bitte, egal was da in mir ist. Cleanse me. Reinige mich. And this is Matthew 18. Matthäus 18. About the man who was forgiven much. Der Mann, dem viel vergeben war. And in verses 33 and 35. Und dann Verse 33 und 35. The king or the landowner said to him. Da schaut, dass der Landherr sagte. No, it was the king, right? It was the king. I think it was the king. He said to him. Er sagte. He said, I forgave you all of this stuff. Er sagte nur, ich habe dir all diese Dinge vergeben. You should have forgiven him. Du hättest ihm vergeben sollen. But because you didn't. Aber weil du das nicht tatst, I'm going to throw you into prison. Werf ich dich ins Gefängnis. And you will be tortured. Und du wirst dort gequält werden. Until you pay me back the last penny. Gefoltert werden, bis du bis zum letzten Pfennig bezahlt hast. And this is basically, I believe, what this verse is talking about. Und ich glaube, das ist das, was im Grunde genommen in diesem Vers steht. Pray like this: Forgive me as I forgive others. Bete so. Vergib mir so, wie ich anderen vergebe. Do you forgive others? Vergibst du anderen? Oh, right, Lord. Okay. Oh, Entschuldigung, daher. Forgive ja. me. Vergib mir, Herr. So that the Holy Spirit is living in me in a powerful way. So dass der Heilige Geist in einer mächtigen Weise in mir leben kann. And don't allow me to be brought into temptation. Und bitte lass nicht zu, dass ich da in die Versuchung geführt werde. One on one with the other kingdom. Eins zu eins mit dem anderen Königreich. But deliver me from the evil one. Befreie mich von dem Bösen. It's something like that. Ich denke, in der Art ist das darzustellen. Amen. Amen. Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you so much tonight. Vielen Dank heute Abend. Thank you for testing us. Danke, dass du uns prüfst. Even though I don't like it. Obwohl wir das nicht mögen. But it's necessary. Aber es ist wohl notwendig. Thank you that the trial of our faith. Danke, dass die Prüfung unseres Glaubens is more precious than gold. Kostbarer ist als Gold. And thank you that we are to rejoice in our trials, our testings. Und danke, dass wir uns in unseren Prüfungen erfreuen sollen. But not the unnecessary testings of the devil. Ich meine, diese überhaupt nicht notwendigen Prüfungen des Teufels. Not the ones outside of your will. Nicht die, die außerhalb deines Willens stehen. Not the ones because we're careless. Nicht die, die deswegen geschehen, weil wir sorglos sind. Because we're unforgiving. Weil wir nicht vergeben. Because we're bitter towards somebody. Weil wir Verbitterung haben gegenüber jemandem. But Lord, let Romans 8:28 reign in our hearts. Herr, lass Römer 8:28 in unserem Herz regieren. As we go from situation to situation. Während wir jetzt von Situation zu Situation schreiten. That you can work this to the good. Du kannst es ja zum Guten wenden. These different variables. Diese verschiedenen Unbekannten. And we can watch our faith grow. Und wir können zuschauen, wie unser Glaube wächst. In Jesus' name we pray. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen.